Im zweiten Jahre Jos, des Sohnes Joahas, des Königs von Israel, ward Amazia König, der Sohn Jehoas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König ward, und 29 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Joadin und stammte aus Jerusalem. Und er sät, was Jahwe wohlgefiel, jedoch nicht ganz, wie sein Anherr David, vielmehr sät er ganz, wie sein Vater Jehoas getan hatte. Nur wurden die Höhen nicht abgeschafft, das Volk opferte und räucherte noch immer auf den Höhen. Sobald er aber die königliche Macht fest in den Händen hatte, ließ er seine Diener, die den König, seinen Vater, erschlagen hatten, töten. Die Kinder der Totschläger ließ er jedoch nicht hinrichten, nach dem Gebote Jahwes, das im Gesetzbuche Moses geschrieben steht und so lautet, es sollen nicht Väter um der Kinder willen und Kinder um der Väter willen mit dem Tode bestraft werden, sondern ein jeder soll nur wegen seines eigenen Vergehens getötet werden dürfen. Er war es, der die Edomiter, 10.000 Mann, im Salztale schlug und die Stadt Sela eroberte, und er nannte sie Joktel, und so heißt sie bis auf den heutigen Tag. Damals sandte Amazia Boten an Jos, den Sohn Joahas, des Sohnes Jehus, den König von Israel, und er ließ ihm sagen, wohlan, wir wollen uns miteinander messen. Da ließ Jos, der König von Israel, Amazia, dem Könige von Juda, Folgendes entbieten, die Distel auf dem Libanon sandte zur Zeder auf dem Libanon und ließ ihr sagen, gib deine Tochter meinem Sohne zum Weibe. Aber das Wild auf dem Libanon lief über die Distel und zertrat sie. Weil du glücklich die Edomiter geschlagen hast, so reiß dich nun dein Hochmut fort. Habe den Ruhm und bleibe daheim. Warum willst du nur das Unglück herausfordern, dass du zu Falle kommest und Juda mit dir? Aber Amazia wollte nicht hören. Da rückte Jos, der König von Israel, heran, und sie maßen sich miteinander, er und Amazia, der König von Juda, zu Bethsemes, welches zu Juda gehört. Und die Judäer wurden von den Israeliten geschlagen, so dass ein jeder in seine Heimat floh. Amazia aber, den König von Juda, den Sohn Jehoas, des Sohnes Ahasjahus, nahm Jos, der König von Israel, zu Bethsemes gefangen und brachte ihn nach Jerusalem. Und er legte in die Mauer Jerusalems eine Bresche vom Ephraimtor an bis an das Ecktor, eine Strecke von 400 Ellen. Und er nahm alles Gold und Silber und alles Geräte, die sich im Tempel Jahwes und in den Schatzkammern des königlichen Palastes vorfanden, dazu die Geiseln und kehrte nach Samaria zurück. Was aber sonst noch von Jos zu sagen ist, was er ausgeführt hat und seine tapferen Taten, und wie er mit Amazia, dem Könige von Juda, Krieg geführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Und Jos legte sich zu seinen Vätern und war zu Samaria bei den Königen von Israel begraben. Und sein Sohn Jerobeam ward König an seiner Stadt. Amazia aber, der Sohn Jehoas, der König von Juda, lebte nach dem Tode Jos, des Sohnes Joahas, des Königs von Israel, noch 15 Jahre. Was aber sonst noch von Amazia zu sagen ist, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Juda. Und sie zettelten zu Jerusalem eine Verschwörung gegen ihn an. Da floh er nach Lachis, aber man sandte hinter ihm drein nach Lachis und ließ ihn da selbst ermorden. Sodann hob man ihn auf den Wagen, und er war zu Jerusalem bei seinen Vätern in der Stadt Davids begraben. Darauf nahm das ganze Volk von Juda den Asaja, obwohl er erst 16 Jahre alt war, und machten ihn an seines Vaters Amazia statt zum Könige. Dieser befestigte Elat und brachte es wieder an Juda, nachdem sich der König zu seinen Vätern gelegt hatte. Im 15. Jahre Amazias, des Sohnes Jehoas, des Königs von Juda, ward Jerobeam, der Sohn Jos, des Königs von Israel, König zu Samaria und regierte 41 Jahre. Und er sät, was Jahwe missfiel, er ließ nicht von allen Sünden Jerobims, des Sohnes Nebats, zu denen er Israel verführt hatte. Derselbe eroberte das israelitische Gebiet zurück, von da an, wo es nach Hamat hineingeht, bis zum Meere der Steppe, nach dem Wort Jahwes, des Gottes Israels, das er durch seinen Knecht, den Propheten Jona, den Sohn Amittais von Gathahepher, geredet hatte. Denn Jahwe hatte das bittere Elend Israels wahrgenommen, und Unmündige wie Mündige waren dahin, und es gab keinen Helfer für Israel. Davon aber hatte Jahwe nicht geredet, dass er den Namen Israels austilgen wolle unter dem Himmel, und so half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn Jos. Was aber sonst noch von Jerobeam zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, und seine tapferen Taten, wie er Krieg geführt und wie er den einstigen jüdischen Anteil an Damaskus und Hamat an Israel zurückgebracht hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Und Jerobeam legte sich zu seinen Vätern und war zu Samaria bei den Königen von Israel begraben. Und sein Sohn Sachaja ward König an seiner Stadt.